Die Tempelritter. Gottes verratene Krieger. Ein Hörbuch von Ulrich Offenberg. In den frühen Morgenstunden des 13. Oktober 1307, einem Freitag, wurden in ganz Frankreich Hunderte von Tempelrittern verhaftet. Grundlage für diese ungeheure Maßnahme war ein Schreiben des französischen Königs Philipp IV., von Historikern der Schöne genannt, das bereits am 14. September an alle Beamten und Polizeiorgane gegangen war. Der Zugriff gelang perfekt. König Philipp kann den zweifelhaften Ruhm für sich beanspruchen, als erster Herrscher Europas diese Verhaftungsmethode für seine Zwecke eingesetzt zu haben. Die Verhaftung dieser Elitetruppe Gottes erregte in der ganzen abendländischen Welt gewaltiges Aufsehen. Das war ungefähr so, als würde der amerikanische Präsident alle FBI-Mitglieder seines Landes über Nacht festnehmen lassen. Selbst der Papst, Clemens V., oberster Befehlshaber der Tempelritter, erfuhr von der Verhaftungswelle eher durch Zufall. Der König hatte es nicht für notwendig gefunden, ihn vorher zu informieren. Warum diese Nacht- und Nebelaktion? Dazu gegen einen Orden, der sich die Verteidigung des Christentums auf sein Banner geschrieben, der mit Bibel und Schwert die heiligen Stätten der Christenheit zu verteidigen geschworen hatte, dessen Mitglieder als Legionäre des Papstes Armut und Keuschheit gelobt hatten. Um Antworten zu finden, müssen wir an die Anfänge dieser Organisation zurückgehen, die innerhalb von zwei Jahrhunderten so mächtig wurde, dass Papst und König in ihr eine Gefahr sahen. Gott will es. Deus lo vult. Gott will es. Mit dieser zündenden Parole hatte Papst Urban II. Am 18. November 1095 beim Konzil in Clermont zum Kreuzzug gegen die Muslime aufgerufen, um die heiligen Stätten in Jerusalem zu befreien. Die türkischen Seldschuken hielten Jerusalem besetzt und zeigten sich wesentlich intoleranter gegen christliche Pilger und deren heilige Orte als vorher die Araber. Um gegen diese Fanatiker Hilfe zu erhalten, entschloss sich der byzantinische Kaiser Alexios I., die westliche Welt um Unterstützung zu bitten. Er wandte sich an den Papst, der sofort die gute Gelegenheit erkannte, seinen Einfluss auch in der orthodoxen Glaubenswelt geltend zu machen. Als erster Adliger erklärte sich spontan Bischof Adhémar von Le Puy bereit, dem Kampfaufruf Urbans zu folgen. Viele taten das Gleiche und nahmen das Kreuz, das heißt, sie ließen sich zum Zeichen ihrer heiligen Mission ein Kreuz auf den Mantel nähen. Am entschlossensten handelte Gottfried von Bouillon. Er verpfändete gleich seine Besitzungen, sogar das Stammschloss, um seine Truppen für den Kreuzzug auszurüsten und unterhalten zu können. Die Kreuzzugbegeisterung erfasste ganz Europa. Sicherlich auch deshalb, weil hinter vorgehaltener Hand von Eroberung, Abenteuern, von Königreichen, die gegründet, von Lehensgütern, die verliehen werden sollten, geflüstert wurde. Leicht erworbener Reichtum lockte. Und die Vergebung aller irdischen Sünden. Gott will es. Der erste Kreuzzug begann am 15. August 1096. Fast drei Jahre später, am 7. Juni 1099, blickten die ersten Kreuzfahrer nach schrecklichen Verlusten und unsäglichen Strapazen auf die Konturen von Jerusalem. Nach fünfwöchigen Kämpfen gelang es schließlich, die Stadt unter Gottfried von Bouillon einzunehmen. Die meisten Kreuzfahrer kehrten schon bald nach der Eroberung Jerusalems wieder nach Europa zurück, viele mit reichen Schätzen beladen. In Outremer, den Gebieten außerhalb von Palästina, blieben ein paar tausend Europäer, die hier sesshaft wurden. Und eine Hundertschaft von Rittern, die sich gegen Bezahlung als private Schutztruppe von den ankommenden Wallfahrern anheuern ließ. Das war ein ebenso lukratives wie gefährliches Geschäft. Denn der Weg von der Küste nach Jerusalem war ein ideales Gebiet für Partisanenüberfälle. Nur eine disziplinierte Truppe hätte hier für Sicherheit sorgen können. Aber die gab es nicht. Wozu auch? Alle waren überzeugt, dass mit der Eroberung Jerusalems die Aktion Heiliges Land beendet war. Es war 1118 oder 1119, ganz genau weiß das niemand, als sich 9 normannische Ritter zu der Ordensgemeinschaft zusammenschlossen, die später als Templerorden berühmt werden sollte. Vorläufig hatten die Mitglieder offiziell recht bescheidene Pläne. Sie wollten in mönchischer Gemeinschaft zusammenleben, aber gleichzeitig als Soldaten für das Kreuz kämpfen. Zunächst wurde ihre Aufgabe lediglich darin gesehen, die Pilger auf ihrem Weg zu den heiligen Stätten zu beschützen. Aber binnen kurzer Zeit nach der offiziellen Etablierung griffen sie aktiv in jedes Kampfgeschehen ein und wurden eine Elitetruppe, gut geschult und diszipliniert. Die Ordensritter hatten mehr Gelegenheit, sich mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen und von den Kampftaktiken der Moslems zu lernen, als die anderen europäischen Ritter. Sie waren vor allem permanent verfügbar und jederzeit abrufbereit. Die Truppen der Templer mussten nicht erst wie die Gefolgschaft der Barone zusammengerufen werden, sie konnten kurzfristig ganze Garnisonen zu besonders gefährdeten Punkten verlegen. Diese Gruppe von 9 Ordensrittern nannte sich Pauperes Commilitones Christi, die armen Soldaten Christi. Balduin II., König von Jerusalem, trat ihnen einen Teil der im Tempelbezirk von Jerusalem gelegenen El-Aqsa-Moschee ab, die bis dahin als Residenz des Königs gedient hatte. Nach seinem endgültigen Umzug in den neu erbauten Palast beim Davidsturm gehörte den frommen Rittern die gesamte El-Aqsa-Moschee. Solange Jerusalem in christlicher Hand war, sollte dies auch der unbestrittene Hauptsitz der Templer bleiben. Dort wurde der Großmeister gewählt. Dort traf er mit seinem Rat Entscheidungen, die für das gesamte Land Bedeutung haben sollten. Die Templerregel. Am 13. Januar des Jahres 1129 versammelten sich die Teilnehmer des Konzils von Troyes in Frankreich. Dieses Konzil sollte ganz offiziell die Templerregel absegnen. Offizielle Statuten, die den Anforderungen der ganz speziellen Situation der Tempelritter Rechnung trugen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Mitglieder ein mönchisches Leben nach den Vorgaben des Zisterzienserordens führten. Hugo von Payon, der erste Großmeister und Gründer des Ordens, hat sie formuliert. Es existierten 2 Versionen der Templerregel. Die offizielle lateinische, die auf dem Konzil beschlossen wurde, und eine französische, die später in vielen Punkten erweitert wurde. Die lateinische Regel legte in insgesamt 72 Artikeln das Zusammenleben im Orden fest und orientierte sich in allem, was das klösterliche Leben betrifft, an den strengen Richtlinien der Zisterzienser. Die Novizen mussten ein Gelübde ablegen, das sie zu Armut, Gehorsam und Keuschheit verpflichtete. Das Motto Ora et Labora, bete und arbeite, bestimmte den Alltag der Templer. Sie sollten beten und Gottesdienste besuchen, wenn sie nicht gerade auf dem Schlachtfeld kämpften. Auch Kleidung und Haartracht schrieb die Regel verbindlich vor. Äußerlich sollten die Ritter des Ordens an ihrem weißen Habit erkennbar sein, über dem sie den weißen Mantel trugen, der bald zu ihrem unverwechselbaren Kennzeichen werden sollte. Das Weiß sollte die Reinheit der Seele symbolisieren. Ferner sollten die Templer, wie die Zisterzienser, ihre Haare kurz scheren. Sie durften aber im Gegensatz zu den Mönchen einen Bart tragen. Das markante rote Tatzenkreuz, das die Templer auf ihren Schultern trugen, wurde erst im Jahr 1147 unter dem Pontifikat Eugens III. Hinzugefügt. Ihr Siegel zeigt 2 gerüstete Ritter auf einem Pferd. Seine Deutung ist strittig. Es könnte auf das Armutsgelübde bei Eintritt in den Orden hinweisen. Andere vermuten darin ein Symbol für den Grundgedanken der Brüderlichkeit. Eine dritte Theorie besagt, dass die 2 Ritter eine Person seien, einmal als Krieger und einmal als Mönch. Während der Verhaftungswelle unter Philipp dem Schönen wurde es bei der Anklage als Beweis für homosexuelle Praktiken des Ordens bewertet. Das Banner des Ordens war zweigeteilt, in eine schwarze und eine weiße Seite. Später sah sie aus wie ein Schachbrett und noch später wurde das Templerkreuz eingefügt. Innerhalb der Regel spielt die Zahl 3 eine wichtige Rolle. So mussten die Templer eine Schlacht gegen die Ungläubigen annehmen, selbst wenn diese zahlenmäßig dreifach überlegen waren. Gegen Christen durften sie erst kämpfen, wenn sie 3-mal provoziert wurden. Wer seine Aufgaben vernachlässigte, wurde dreimal gegeißelt. Dreimal die Woche durften die Templer Fleisch essen. Dreimal wöchentlich sollten sie Almosen geben. Einer der bemerkenswertesten Abschnitte der Regel besagt, dass jeder freie Mann, der sich unterordnet, dem Orden beitreten durfte. Interessierte konnten sich also in der Gewissheit bewerben, dass keine unbequemen Fragen gestellt werden würden, so wie heute noch bei der französischen Fremdenlegion. Aber auch diese Regel hatte ihren Grund. Damit die Templer ihre Aufgabe auch erfüllen konnten, mussten sie schnell viele neue Mitglieder gewinnen. Und da durfte man es mit der charakterlichen Eignung nicht so genau nehmen. Diese Zerrissenheit zwischen praktischen Erwägungen und dem hohen theoretischen Anspruch an die Integrität der Ordensbrüder muss den Gründern des Ordens ziemlich im Magen gelegen haben. Man stelle sich vor, bis zum Konzil waren die Templer eine kleine, elitäre Bruderschaft, die aus tief religiösen Männern bestand. Und auf einmal lud die Regel alle Rabauken des Abendlandes in ihre Gemeinschaft ein. Zwei Jahre ließ Hugo von Paillon seine Mitbrüder in Palästina führungslos zurück, von 1127 bis 1129. In dieser Zeit mussten sie vielleicht öfter kämpfen, als ihnen lieb war. Und da das Handwerk des Raubens und der Wegelagerei nicht nur von den Sarazenen ausgeübt wurde, töteten sie bei ihren Einsätzen sicher auch Christen. Im Jahr 1129 kämpften die Templer dann bei der Belagerung von Damaskus erstmals auch als echte Soldaten. Sie wurden geschlagen und mussten große Verluste hinnehmen. Diese Niederlage kratzte an ihrem Selbstbewusstsein. Könnte es sein, dass Gottes Segen nicht auf dem jungen Orden ruhte? Hugo von Paillon musste die Moral seiner Ritter stützen. Also wandte er sich an den gelehrtesten Mann der damaligen Christenheit, Bernard von Clairvaux, mit der Bitte um Unterstützung. Und tatsächlich, im Jahr nach der Verabschiedung der Templerregel veröffentlichte Bernard ein Traktat über die Mönchsritter, das Lob der neuen Miliz, in dem er den bewaffneten Kampf für die Kirche als Weg beschrieb, der ebenso sicher zum Heil führe wie das mönchische Leben. Bernard, der dem Orden anfangs skeptisch gegenübergestanden hatte, pries die Ziele der frommen Ritter und warf seinen gesamten Einfluss in die Waagschale, um den Papst von der Sache der Templer zu überzeugen. Dank der Fürsprache Bernards, der übrigens schon bald nach seinem Tode heilig gesprochen werden sollte, entstand eine symbiotische Beziehung zwischen dem Papsttum und dem Orden. Fortan dienten die Ritter dem Heiligen Stuhl quasi als Privatarmee und erhielten dafür einzigartige Privilegien von den verschiedenen Päpsten. So bürgte der Papst persönlich für die Sicherheit der Mitglieder und Güter des Ordens. Alle Reichtümer, die die Ritter im Kampf erbeuteten, gehörten automatisch ihnen. Sie mussten sie mit niemandem teilen. Und noch ein unerhörtes Privileg. Nur das Generalkapitel der armen Brüder selbst durfte die Statuten ändern. Außerdem bekam der Orden seine eigenen Kirchen und Friedhöfe zugestanden. Und das Wichtigste: Niemand durfte von den Templern den Kirchenzehnten verlangen. Ganz im Gegenteil. Mit Zustimmung des ansässigen Bischofs war es dem Orden sogar gestattet, den Zehnten von der Bevölkerung zu erheben. Verständlicherweise liefen Fürsten und Bischöfe gegen diese Privilegien Sturm. Was den Templern zugestanden wurde, ging in der Mehrzahl auf ihre Kosten. In der Folgezeit versuchten viele Mächtige, diese Vorrechte zu umgehen, und die Päpste sahen sich reihenweise gezwungen, sie nochmals zu bestätigen. Im Gegenzug erwiesen die Templer dem Papsttum unverbrüchliche Loyalität. Doch im 14. Jahrhundert machte König Philipp IV. Von Frankreich dem Orden unter anderem gerade deswegen den Prozess, weil er damit den Papst treffen wollte. Bis dahin sollte allerdings noch viel geschehen. Es gab noch andere Orden in Jerusalem, denen der Spagat zwischen Rittertum und mönchischem Klosterleben gelang. Die Johanniter, auch Hospitaliter genannt, leiten beide Namen von ihrer ersten Niederlassung in Jerusalem ab, dem Hospital zum heiligen Johannes, dem Barmherzigen. Dieses Hospital für kranke und verwundete Pilger wurde 1080 von Benediktinermönchen gegründet. Das achtstrahlige Johanniterkreuz findet sich auch heute noch auf den Ambulanzfahrzeugen der Johanniter und Malteser Hilfsdienste. Obwohl der Johanniterorden als eigenständige Institution schon 1113 durch eine Bulle von Papst Pascal II. Bestätigt wurde, entwickelte er sich erst nach und nach durch die Konkurrenz mit den Templern zu einer kämpfenden Vereinigung. Im Jahre 1155 änderten die Johanniter ihre Satzung unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen an eine mönchische Ritterschaft. Die neuen Statuten lehnten sich stark an die der Templer an. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Johanniter offiziell rein karitativ tätig gewesen. Alle Angehörigen des Hospitals waren an ihrem schwarzen Mantel mit einem weißen Kreuz zu erkennen. Im Gegensatz zu den Templern, bei denen nur die eigentlichen Ordensritter die weiße Ordenstracht und den weißen Mantel trugen, machten sie bei der Farbe ihrer Kleidung keinen Unterschied in der Hierarchie. Laut ihrer Satzung mussten sie die Kranken und Armen in ihren Hospizen als Herren über sich betrachten, daher war der Orden tendenziell mehr auf Demut ausgerichtet. Die Krankenpflege und die Unterbringung mittelloser Pilger verursachten jedoch neben der Kriegsführung zusätzliche Kosten. Das war einer der Gründe dafür, dass die Johanniter nie so reich wie die Templer wurden, aber auch nie so von Neidern angefeindet. Der Deutschherrenorden entstand erst später. Deutschland war am ersten Kreuzzug noch nicht beteiligt. Die Regel, welche die Deutschherren im Jahre 1198 erhielten, orientierte sich ebenfalls stark an der lateinischen Ausgabe der Templerstatuten. Der Mantel der Deutschherren war weiß, das Kreuz darauf schwarz. Zu den Wegbereitern der Ostkolonisation gehörte auch der Deutsche Ritterorden, der 1198 im Heiligen Land zum Schutz der Pilger und zum Kampf gegen die Heiden gegründet worden war. Als Krieger und Mönche hatten sich die Ordensritter ganz ihrer Aufgabe verschrieben und besaßen nur, was zum Kampf nötig war. Nach den Kreuzzügen waren sie dem Hilferuf des Herzogs von Masowien gefolgt und gegen die heidnischen Prutzen gezogen. In mühsamen, jährlich erneuerten Kreuzzügen hatten sie diesen baltischen Volksstamm zwischen 1226 und 1280 christianisiert. Die eroberten Gebiete zwischen Pommern und Estland fügte der Orden zu einem Staat zusammen, mit dem Hochmeister an der Spitze. Durch Zustrom von Siedlern aus dem Reichsgebiet entwickelten sich allmählich 93 Städte und 1400 Dörfer. Neben großen Getreideüberschüssen setzte das Ordensland mit seinen 480.000 Einwohnern vor allem Fisch, Holz und Pelze ab. Besonders gewinnträchtig war der Handel mit Bernstein, der für die Rosenkränze der Christen ebenso begehrt war wie für die Gebetsschnüre der Moslems. Durch seinen wirtschaftlichen Erfolg machte sich der Ordensstaat die Hansestädte und mit seiner Ostexpansion Polen zum Feind. In zwei Kriegen gelang polnischen Heeren das scheinbar Unmögliche. Sie brachten den Berufskriegern des Ritterordens bei Tannenberg 1410 und Czarnowitz 1462 empfindliche Niederlagen bei, und der Orden musste nun die Lehenshoheit des polnischen Königs anerkennen. 1525 wurde aus dem Ordensstaat ein weltliches Herzogtum. Diese drei Orden, Templer, Hospitaliter und Deutschherren, waren die größten und bedeutendsten in Outremer. Einen tragischen Hintergrund hatte der Orden zum heiligen Lazarus. In seinen Niederlassungen, aus denen sich im Übrigen der Ausdruck Lazarett herleitet, wurden Aussätzige untergebracht und gepflegt. Aber wie die anderen Orden hatte auch der heilige Lazarus eine militärische Abteilung, kenntlich an einem grünen Kreuz auf weißem Grund. Man kann sich den Schrecken vorstellen, den diese Ritter verbreiteten. Schon von der Lepra befallen, aber noch in der Lage, ein Schwert zu führen und von dem Wunsch beseelt, lieber in der Schlacht den Tod zu finden, als bei lebendigem Leib langsam zu verfaulen. In den Statuten der Templer war auch der Fall vorgesehen, dass einer der ihren vom Aussatz befallen wird. Wenn das eintrat, bat man ihn, zum Orden des heiligen Lazarus überzuwechseln. Er blieb jedoch mit den Templern in Kontakt, und die achteten darauf, wie es ihrem ehemaligen Mitbruder unter dem grünen Stern erging. Die Mitglieder der Mönchsfamilie. Es wäre völlig falsch, aus der Besitzlosigkeit der Brüder zu schließen, dass es sich bei dem Orden um eine Art sozialistisches Kollektiv von gleichberechtigten Individuen gehandelt hätte. Ganz im Gegenteil war das Templervolk streng in verschiedene Ränge aufgeteilt, zwischen denen es weder Auf- noch Abstieg gab. Auch die typische gesellschaftliche Dreiteilung der Stände fand man bei den Templern: die Kämpfenden, die Betenden und die Arbeitenden. Der kämpfende Stand innerhalb des Ordens setzte sich aus Rittern zusammen, die gleichzeitig auch Mönche waren. Dieser Stand war allerdings wiederum in zwei Klassen geteilt: die Ritter und die dienenden Brüder. Wobei man die Bezeichnung dienende Brüder nicht falsch verstehen darf. Ebenso wie die Ritter zogen auch sie normalerweise zu Pferd in die Schlacht. Bei ihnen handelte es sich jedoch um eine Art Ritter zweiter Klasse. Sie waren weniger stark gepanzert, leichter bewaffnet und in der Regel auch weniger geübt im Waffenhandwerk. Daher standen sie in der Schlachtordnung auch nicht in vorderster Reihe, sondern eher im zweiten Glied. Einzig der Besitz und die Herkunft eines neuen Rekruten entschieden darüber, ob er als Ritter aufgenommen wurde und den weißen Umhang tragen durfte, oder ob er sich mit dem braunen oder schwarzen Mantel des dienenden Bruders begnügen musste. Normalerweise hatten nur Angehörige des Adels in ihrer Jugend Unterricht im Waffenhandwerk erhalten, und nur sie konnten in der Regel bei ihrem Eintritt in den Orden eine genügend große Mitgift einbringen, um als Ritter aufgenommen zu werden. Immerhin gehörten zur vollständigen Ausrüstung eines berittenen Kämpfers mindestens 3 Pferde. Nur die wenigsten konnten die erforderliche Morgengabe auftreiben. Daher kamen auf einen voll ausgerüsteten Ritter ungefähr 10 dienende Brüder. Insgesamt waren durchschnittlich ungefähr 300 Tempelritter ständig im Heiligen Land stationiert. Nur selten mehr als 500. Die Zahl der Ritter und dienenden Brüder zusammen überstieg also wohl kaum je 6000. Die auserwählten Ordenskämpfer fühlten sich als Elite und entwickelten sehr bald einen ausgeprägten Standesdünkel. Den Rest der Welt behandelten sie mit Herablassung. Und so mischte sich in der Öffentlichkeit schon früh die Bewunderung für die Heldentaten der Tempelritter mit einem gewaltigen Ärger über ihren Stolz und ihren Hochmut. Viele abenteuerlustige Männer fühlten sich zwar von dem großartigen Erscheinungsbild der Templer magisch angezogen, schreckten aber davor zurück, das Mönchsgelübde abzulegen und den Rest ihres Lebens in Armut, Keuschheit und Demut zu verbringen. Für sie gab es nach den Statuten die Möglichkeit, sich als Brüder auf Zeit zu verpflichten. Dadurch unterwarfen sie sich für eine vertraglich festgelegte Dauer allen religiösen und militärischen Pflichten, die auch die Vollmitglieder zu erfüllen hatten. Und dann gab es in ihrem Heer noch die Turkopolen, getaufte Muslime. Im Gegensatz zu den Brüdern waren sie reine Kämpfer, die vom Orden zur Ergänzung seiner Kräfte angestellt wurden und Sold erhielten. Sie unterstanden der militärischen Disziplin des Ordens, nahmen aber nicht am religiösen Leben teil. Diese Männer trugen ihren Namen, weil sie nach Türkenart kämpften, also mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren und nur leicht gepanzert ritten. Zum betenden Stand zählten die Templer in ihrer Organisation nur die Kapläne, also die wenigen Mitglieder, die ausschließlich zu Gott sprachen und nie selbst zur Waffe griffen. Während die beiden Stände der Betenden und der Kämpfenden im Orden höchstes Ansehen genossen, blieb der großen Masse der Arbeiter nur ein für das Mittelalter typisches Leben voll Plackerei. Lohnarbeiter, Leibeigene und fronpflichtige Bauern verrichteten die vielfältigen Arbeiten, die zur Bewirtschaftung der sogenannten Komtureien notwendig waren. Die Templer hielten sogar Sklaven. Im Heiligen Land verrichteten gefangene Sarazenen einen wichtigen Teil des Arbeitspensums. Dies führte im Jahr 1237 zu einem unschönen Streit zwischen dem Papst und dem Großmeister. Der Orden weigerte sich nämlich, die Sklaven zu taufen, die darum baten. Aus einem einfachen Grund: Christen durften nicht als Sklaven gehalten werden. Die Templer hätten die getauften Moslems also freilassen müssen. Moralisch höchst fragwürdig. Dennoch setzte sich der Orden gegen den Papst durch. Aber die Templer nahmen nicht nur Soldaten auf. Je mehr Komtureien in Europa entstanden, je mehr Landgüter den Templern vermacht wurden, desto höher wurden der Verwaltungsaufwand und der Bedarf an Arbeitskräften. Auch eine Art von Feudalwesen entstand. Es schlossen sich ihnen ganze Familien an, um unter ihren Schutz und den des Heiligen Stuhls zu gelangen. Die Menschen arbeiteten für den Orden oder lebten als Pächter auf Bauernhöfen des Tempels. Manche hatten auch ihren eigenen Hof schon zu Lebzeiten dem Tempel übergeben und genossen für den Rest ihrer Tage Wohnrecht. So entgingen auch sie der Zahlung des Kirchenzehnten. Die Hierarchie. Der zweite Würdenträger des Ordens und Stellvertreter des Großmeisters war der Seneschall. Zum Zeichen seiner Vollmacht benutzte er das gleiche Siegel wie der Großmeister. Er war für die zivilen und administrativen Angelegenheiten zuständig, arbeitete also im Hintergrund und trat nicht so auffällig in Erscheinung wie der Marschall, der für militärische Belange zuständig war. Der Seneschall hatte, wie der Großmeister, Anrecht auf 4 Pferde und wurde von einem Ritter von Rang, 2 Knappen, einem Kaplan, einem sarazenischen Schreiber, 2 Fußknechten, einem Sergeanten und einem Turkopolen begleitet. In der Hierarchie stand der Marschall unter ihm, obwohl es äußerlich oft umgekehrt aussah. Der Marschall war verantwortlich für die Disziplin, die Arbeitsaufteilung, die Rüstung und die Pferde. Im Krieg hatte der Großmeister zwar den Oberbefehl, der Marschall jedoch führte den Angriff an. Er bestimmte auch nach einer Konsultation mit anderen Würdenträgern den Bannerträger und den Untermarschall. Nach dem Ableben oder der Gefangennahme eines Großmeisters war es die Aufgabe des Marschalls, alle Brüder in Outremer zu einem Kapitel bzw. zur Wahl des Grand Commandeurs einzuberufen, der dann die laufenden Geschäfte erledigte, bis ein neuer Großmeister sein Amt angetreten hatte. Vor der eigentlichen Wahl des Großmeisters wurde ein Commandeur de l'Election bestimmt, der für die Einhaltung der formalen Vorschriften zuständig war. Es war also dafür gesorgt, dass nach dem Tod eines Großmeisters kein Würdenträger der Templer zu viel Macht in seiner Hand vereinigte und sich auf keinen Fall eine Art Kronprinzenregime herausbildete, das die nächste Wahl beeinflussen konnte. In Outremer gab es noch den Commandeur du Royaume, auch Commandeur de la Terre de Jérusalem genannt. Er darf nicht verwechselt werden mit dem Commandeur de la Ville de Jérusalem, welcher, wie der Name schon sagt, lediglich für den Stadtbezirk zuständig war. Der Commandeur du Royaume befehligte 10 Brüder, die während der Feldzüge das Heilige Kreuz bewachten und die Aufgabe hatten, Pilger zum Jordan zu begleiten, damit sie in den heiligen Wassern baden konnten. Von Jerusalem bzw. später von Akkon aus wurden auch die neu aus Europa eintreffenden Tempelritter und Soldaten auf die einzelnen Festungen und Komtureien verteilt. Hierfür war ebenfalls der Commandeur du Royaume zuständig. Gleichzeitig hatte er die Funktion des Schatzmeisters, zumindest für Outremer. Nach einer Schlacht fiel ihm die zivile Beute zu, also Sklaven, Zaumzeug und alles, was irgendwie zu Geld gemacht werden konnte. Die Reitpferde, Rüstungen und Waffen hingegen wurden dem Marschall zur weiteren Verwendung übergeben. Alle Komtureien in Europa und Palästina mussten Einkünfte, die einen bestimmten Betrag für den Eigenbedarf überstiegen, an den Commandeur du Royaume weiterleiten. Später gewannen die Schatzmeister des Tempels in Paris und London immer mehr an Bedeutung. Sie waren ständig in direktem Kontakt mit den Königen, deren Staatsschatz sie mitunter aufbewahrten und die sich von ihnen auch Geld liehen. Die Einnahmen des Tempels selbst, Spenden, Erträge der Komtureien und Erlöse aus den Handelsgeschäften flossen jedoch weiterhin nach Outremer. Eher zufällig stiegen die Mönchsritter ins Bankgeschäft ein, erkannten aber bald die Gewinnchancen, die sich ihnen boten. Und tatsächlich brachte der Orden alle Voraussetzungen mit, um Geldgeschäfte im ganz großen Stil zu betreiben. Der Orden verfügte über ein riesiges Netz von Filialen, nämlich etwa 9000 Niederlassungen von Edinburgh bis Jerusalem. Und er besaß den Ruf absoluter Integrität. Jeder Sparer wusste mit 100%iger Sicherheit, dass er sein Geld wiederbekäme, wenn er es zurückverlangte. Nie, auch nicht bei den späteren Prozessen gegen die Templer, wurde ein Vorwurf dieser Art laut. Gewinn machten die armen Brüder dadurch, dass sie das Geld nicht nur aufbewahrten, sondern es auch arbeiten ließen. Sie verliehen es gegen Zins. Mit ihren Kreditbriefen revolutionierten sie den internationalen Geldtransfer. Jedermann konnte einen Kreditbrief erwerben und ihn in einer anderen Filiale wieder einlösen. Für Reisende hatte das den unschätzbaren Vorteil, dass sie ihr Geld nicht mitschleppen mussten, in der ständigen Gefahr, beraubt zu werden. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum die Templer diese Bankgeschäfte überhaupt tätigten. Lenkte sie das nicht von ihrem ursprünglichen Ziel ab? Ganz im Gegenteil. Sie verdienten damit gerade Geld für den Kampf gegen die Sarazenen. Eigentlich fiel jede Art von Bankgeschäft unter das kirchliche Wucherverbot. Für Geldgeschäfte durften weder Zinsen noch Gebühren erhoben werden. Doch erstens nahm die Kirche zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert dieses Gebot nicht sonderlich ernst, und zweitens verschleierte der Orden seine Zinsen und Gebühren oft in Wechseloperationen von einer Währung in die andere. Getreu dem Spruch, der Zweck heiligt die Mittel, schreckten die Templer auch vor Kirchenverboten nicht zurück. Mit welchen legitimen oder fragwürdigen Methoden auch immer der Reichtum des Ordens zustande kam, die Auflistung der Güter in Europa liest sich schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts beeindruckend. Die Niederlassungen konzentrierten sich vor allem entlang der Pilgerstraßen und in Hafenstädten. In England und Nordfrankreich fanden die Templer viele Freunde, was zu einer Vielzahl von Schenkungen führte. Im Süden Frankreichs machte ihnen der Johanniterorden Konkurrenz. Die armen Brüder kamen in den Herzen der Bevölkerung erst an zweiter Stelle. Aber auch so fielen noch genug Spenden für sie ab. Weniger gut liefen die Geschäfte im Deutschen Reich. Dort konnten die Tempelritter nie richtig Fuß fassen. Selbst in der Zeit vor der Gründung des Deutschen Ordens 1199 erhielten sie nur wenige Spenden. Danach versiegten sie fast vollständig. Der Commandeur de la Voûte d'Arc war laut den Statuten immer ein Sergeant, also kein vollwertiger Tempelritter. Trotzdem hatte er gemeinsam mit dem Commandeur de la Terre de Jérusalem den Oberbefehl über die Flotte inne. Auch die Position des Untermarschalls war einem Sergeanten vorbehalten. Er kümmerte sich um organisatorische Maßnahmen, auch die Herstellung und Wartung von Rüstungen und Waffen und entlastete dadurch den Marschall. Der Turcopolier war der disziplinarische Führer der Sergeanten und Turkopolen. In der Schlacht unterstand er dem Großmeister bzw. dem Marschall. Die Chevalier waren die eigentlichen Tempelherren. Nur sie trugen den typischen weißen Mantel mit dem markanten roten Kreuz. Jeder von ihnen hatte ein Anrecht auf mehrere Reittiere und einen Knappen. Während der Feldzüge musste ein Chevalier sein gesamtes Gepäck, einschließlich Rüstung, Zelt und Bettzeug, mit sich führen. Jeweils 10 Templer standen unter dem Oberbefehl eines sogenannten Commandeur des Chevaliers. Ohne Erlaubnis durfte sich ein Tempelritter weder aus seiner Komturei noch während eines Feldzuges von seinem Zelt entfernen. Auf die Einhaltung dieser Vorschrift wurde streng geachtet. Ein Ritter durfte auch nicht seinen Knappen auf einen Botengang schicken. Damit war unterbunden, dass ein gewitzter Gotteskämpfer die Regel umging, indem er zwar selbst an dem ihm zugewiesenen Ort blieb, aber durch andere etwas erledigen ließ, was seine Vorgesetzten nicht duldeten. Die Templer hatten in ihren Klosterfestungen und Komtureien keine Einzelzellen, sondern schliefen in einem großen Gemeinschaftsraum. Die Einrichtung war denkbar einfach. Ein Strohsack mit Leintuch, ein Kopfpolster, eine dünne und eine dicke Wolldecke. Die Meister und Komture hatten etwas mehr Luxus. Sie verfügten über Einzelzimmer und eine abschließbare Truhe. Der Templer schlief in Hemd und Unterhose. Es musste die gesamte Nacht ein Licht brennen. Damit sollte gewährleistet sein, dass er auch bei nächtlichem Alarm sofort abrufbereit war. Weltliche Vergnügungen, wie zum Beispiel die Jagd, waren nicht gestattet. Bevor sich ein Legionär Gottes zu Tisch setzte, musste er seine obligatorischen 60 Vaterunser gebetet haben, je 30 für die Lebenden und die Toten, welche den Orden durch Spenden und Vermächtnisse unterstützt hatten. Wenn alle versammelt waren, betete noch jeder aufrecht stehend ein weiteres Vaterunser. Erst dann wurde mit dem Essen begonnen. Die Teilnahme an den gemeinsamen Mahlzeiten war Pflicht. Nicht einmal der Großmeister war im Regelfall davon ausgenommen. Während des Essens wurde das Schweigegebot eingehalten und ein Bruder las zur geistigen Nahrung etwas vor, meist aus der Bibel. Am Dienstag, Donnerstag und Sonntag wurden 2 Sorten Fleisch zur Auswahl auf den Tisch gestellt. Am Sonntag erhielten die Ritter, nicht jedoch die Knappen und Sergeanten, eine doppelte Portion. An den übrigen Tagen gab es Gemüse, außer am Freitag, an dem Fisch gegessen wurde. Bei der Austeilung des Weines gab es keinen Unterschied in der Hierarchie. Wenn ein Templer starb, wurde eine feierliche heilige Messe für ihn abgehalten, und jeder Bruder betete an 7 Tagen 100 Vaterunser für sein Seelenheil. Außerdem wurde sein Platz 40 Tage von einem Armen eingenommen. Manchmal bestatteten die Templer ihre Brüder in steinernen Sarkophagen. Bisweilen wurde ihre Ruhestätte auch nur von einer liegenden Grabplatte bedeckt. Fast alle der als solche identifizierten Templergräber sind anonym. Bestenfalls waren sie mit einem Schwert oder den Attributen der Funktion geschmückt, einem Anker für den Admiral der Flotte, Hammer und Winkelmaß für einen Baumeister. Eine feste Burg ist unser Gott. In Outremer gab es außerhalb der Städte zahlreiche Burgen und Festungen. Entstanden aus einer Notlage heraus, weil es viel zu wenige Verteidiger für das eroberte Gebiet gab. Insgesamt waren es 10 große Festungen. 7 Burgen der Templer, 2 der Johanniter und 1 des Deutschen Ritterordens. Eine Vorstellung von der Größe und Bedeutung einer solchen Burg gibt der Bericht eines norddeutschen Reisenden, der sich im Auftrag von König Otto IV. Im Heiligen Land aufhielt. Er schreibt von einer ständigen Besatzung von 1000 Mann und erwähnt, dass zu den nächtlichen Runden auf den Wehrgängen regelmäßig 28 Wächter unter dem Befehl von 4 Ordensbrüdern patrouillierten. In den Gewölben sollen Vorräte für 5 Jahre gelagert worden sein. Als der Eroberungskrieg im Heiligen Land zum Verteidigungskampf erstarrte, wurden Logistik und Planung wichtiger als Mut und Berserkertum. Nur mit Hilfe des Ritterordens war es möglich, die Befestigungen zu halten. Die 2 bedeutendsten der Kreuzritter waren Krak de Chevalier und die Templerburg Athlit in der Nähe des heutigen Haifa. Athlit hatte noch einen 2. Namen, Pilgerburg, weil Pilger mit ihrem Bau begonnen hatten. Sie galt als die größte Festung im Heiligen Land und als uneinnehmbar. Die Pilgerburg war an 3 Seiten vom Meer umgeben, konnte sich selbst mit Frischwasser, Obst und Gemüse versorgen. In ihr befanden sich Weinberge und Kornmühlen. Noch heute lassen die Reste der Befestigungsanlagen jene Größe und Wucht erahnen, zu deren Mauern nur Adler und Geier sich emporschwingen können, wie ein Zeitzeuge bemerkte, der gegnerische Sultan Khamar. Um solch einen eindrucksvollen Bau rankten sich schon bald Legenden, die auch heute noch von fremden Führern kolportiert werden. Die bekannteste? Bald nach den ersten Spatenstichen sollen die Ritter des Tempels auf einen gewaltigen Schatz gestoßen sein, durch den Gott seine Söhne, die Templer, bei ihrem Werk unterstützt habe. Die massiven, 5 Meter dicken und fast 30 Meter hohen Mauern, die auf tiefen Fundamenten standen, sollen Zuflucht für bis zu 4000 Menschen geboten haben. Diese Burgen waren zugleich Zentren der Regierungsgewalt. In ihnen befanden sich die territorialen Verwaltungen und Gerichte. Die ehemaligen Eigentümer, Könige, Fürsten und hohe Kirchenfürsten traten sie allmählich an die Ritterorden ab, weil diese allein über die notwendigen Mittel und Truppen verfügten, um sie zu unterhalten. Die 2. bedeutende Ordensfestung war der Krak de Chevalier. Auch diese Festung beherrscht heute noch mit seiner imposanten Silhouette die Ebene von Bukaya. Errichtet wurde der Bau auf den Grundmauern der arabischen Festung Hisn al-Akrad. Die Kreuzritterfestung soll für eine Besatzung von 2000 Mann eingerichtet gewesen sein, mit Vorräten für eine 2-jährige Belagerung. 12-mal wurde der Krak belagert. Erst im März 1271 konnte er von muslimischen Truppen erobert werden, weil kein Trinkwasser mehr vorhanden war. Waren die Brunnen vertrocknet? Nein. Angeblich fehlten in der Festung lediglich Seile, um die Wassereimer in die Brunnenschächte herabzulassen. Stimmt diese Anekdote, dann wäre es ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Beide Befestigungen entstanden nach französischen und byzantinischen Vorbildern. Der in der Mitte stehende Burgturm weist auf französisch-normannische, Das Turmsystem an der Außenmauer dagegen auf byzantinische Einflüsse hin. Die meisten Ordensbefestigungen wurden von beiden Orden erbaut und als Festungen benutzt. Man muss sich überhaupt von der Vorstellung trennen, dass diese oder jene Burg nur den Johannitern oder nur den Templern gehörte. Es war durchaus so, dass man dort gemeinsam lebte, sich aber aus dem Weg ging. Zwar waren sich Templer und Johanniter spinnefeind, aber sie verstanden sich schnell, wenn es galt, gemeinsame Vorteile zu erlangen. Dafür ein Beispiel. Als im Februar 1263 Sultan Baybars beiden Orden eine Waffenruhe und den Austausch von Gefangenen vorschlug, lehnten dies die Templer und Johanniter ab. Beide aus der gleichen Überlegung. Sie wollten ihre gefangenen Muslime nicht herausgeben, da die Gefangenen geschulte Handwerker und für die Orden wichtige Hilfsarbeiter waren. Auch in ihrer Ablehnung des Patriarchen von Jerusalem waren sich beide Orden einig. Hielt der einen Gottesdienst ab, dessen Anlass sie nicht billigten, dann läuteten sie die Glocken ihrer Ordenskirchen so laut, dass kein Wort der Predigt zu verstehen war. Am engsten wurden die Kontakte zwischen den beiden Orden, als der Papst im 13. Jahrhundert versuchte, die Templer und die Johanniter auch außerhalb des Heiligen Landes gegen die Katharer, einer frommen Sekte, die vor allem in Südfrankreich beheimatet war, einzusetzen. Bei der Ablehnung beriefen sich beide Orden auf ihre Regel, die bestimmte, dass die Tötung eines Christen mit einer strengen Strafe, nämlich dem Verlust des Ordenskleides, geahndet wurde. Und die Katharer waren eine christliche Sekte. Der Papst musste sich mit Geldspenden von beiden Orden begnügen. Zwietracht gab es auch bei gemeinsamen Kampfhandlungen nicht. In den Berichten von Zeitzeugen werden beide Orden in 9 von 10 Fällen gemeinsam als Kämpfer genannt. Fest steht jedenfalls, dass beide Orden mit ihrer Disziplin und ihrer Kampferfahrung das Rückgrat der Kreuzzüge im Vormarsch wie im Rückzug waren. Bei Gefahr konnte man sich aufeinander verlassen. Sowohl die Templer als auch die Johanniter kämpften in den Heeren des Königs von Jerusalem als freiwillig Verbündete. Templerschiffe. Gab es sie wirklich? Während der gesamten Zeit der Kreuzzüge waren Schiffe die wichtigsten Transportmittel für den Nachschub aus Europa. Viele Kreuzfahrer sorgten selbst für ihre Überfahrt. Herrscher wie der französische König Ludwig IX. Benötigten für ihre Truppen 40 jener großbäuchigen Segelschiffe, mit denen Pilger, Ritter, Stallmeister, Diener, Pferde und Gepäck transportiert wurden. Die Schiffe für die Überfahrt ins Heilige Land wurden meist in Marseille gechartert. Dort besaßen die Templer deshalb mit dem Meister der Überfahrt einen regelrechten Beobachtungsposten für alles, was sich im Mittelmeer ereignete. Bis heute ist nicht geklärt, ob die Templer und Johanniter tatsächlich eine eigene Flotte besaßen. Belegt ist, dass beide Orden häufig von Reedern und Schiffseignern Schiffe charterten. Templer und Johanniter, die sich an Land eher aus dem Weg gingen, kooperierten in den europäischen Häfen und beim Löschen und Beladen der Frachten erstaunlich gut. Das ist nicht verwunderlich, denn beide Orden hatten die gleichen Gegner. Das waren im Hafen weder die Muslime noch die Piraten, sondern ihre Feinde saßen in den Administrationen der europäischen Mittelmeerhäfen und in den Klosterverwaltungen. Die Kirchenherren waren ihre größten Konkurrenten, denn auch sie charterten Schiffe und transportierten Pilger und Frachten nach Outremer. Da auch sie, genau wie die beiden Orden, die vom Papst zugesagten Steuerbefreiungen in Anspruch nehmen konnten, lagen ihre Preise für eine Überfahrt meist gleich auf mit denen der gecharterten Ordensschiffe. Trotzdem blieben ihre Buchungsangebote nur zweite Wahl. Denn jeder, dem sein Leben und Gut teuer war, versuchte zuerst einmal, einen Platz auf einem Schiff der beiden Orden zu ergattern. Das garantierte nicht nur bessere Organisation, sondern auch bewaffneten Geleitschutz. Kreuzfahrer auf Ordensschiffen konnten relativ sicher sein, ins Heilige Land zu gelangen, und nicht als Sklaven in den muslimischen Häfen verkauft zu werden, wie dies bisweilen die Genueser und Pisaner Seeleute taten. Die zweite Gruppe, die es auszuschalten galt, waren die lokalen Reeder. Sie versuchten mit allen Mitteln, das lukrative Geschäft der beiden Orden mit dem Pilgertourismus zu stören. So wollten die Marseiller Reeder den Orden verbieten, andere Fracht als jene aus ihren eigenen Niederlassungen zu laden. Auch die Beförderung von Pilgern wollten sie einschränken. Nach dem üblichen Verhandlungsgezerre einigte man sich. Zwar blieb die Frachtmenge unbegrenzt, doch die Ordensbrüder versprachen, pro Jahr nicht mehr als 150 Passagiere von Marseille aus zu befördern. Das konnten sie leicht zusagen, weil sie die Abmachung wörtlich auslegten. Sie beförderten von nun an nicht mehr Kreuzfahrer von Marseille aus als vereinbart. Meldeten sich jedoch mehr, die ins Heilige Land wollten, schiffte man diese von einem anderen Hafen aus ein. Einen wichtigen Hinweis auf eine eigene Ordensflotte der Templer allerdings gibt es. In einer Urkunde vom 16. Juni 1301 wird ein Admiral des Templerordens erwähnt. Allerdings scheint der Ausdruck Admiral hier lediglich ein Synonym für Kapitän oder Schiffseigner gewesen zu sein. Sogar der Name des Segelschiffs ist in diesem Dokument erwähnt: Faucon, Falke. Das Schiff wurde bei der Evakuierung der in die Komtureien geflüchteten Einwohner von Akkon eingesetzt. Zudem gibt es Historiker, die behaupten, einige Templerschiffe seien mit dem geheimen Schatz der Ordensbrüder nach Schottland oder gar Amerika gesegelt. Vermutungen und Legenden, aber keine Beweise. Tatsache aber ist, dass der Orden der armen Ritter Christi vom Tempel Salomos reich war. Er war reicher als der Vatikan. Die Templer erhielten mehr Stiftungen, Spenden und Schenkungen als irgendeine andere christliche Organisation. Man stiftete dem Tempel aus Buße, aus Angst vor dem Jenseits, für das Heil der Seele. Fromme Gläubige spendeten Geld, übertrugen ein Stück Land oder sogar einen Menschen. Einige setzten den Tempel sogar als Erbe ein. Die bedeutendste Stiftung wollte der König von Aragonien den Templern und den Hospitalitern machen. Er bot sein ganzes Königreich als Morgengabe an. Zu Aragonien gehörte damals ein großer Teil des Ebro-Beckens, außerdem seit 1137 noch die Provinz Katalonien. Dieses Königreich sollte von zwei christlichen Orden regiert werden. Doch dazu kam es nicht. Die Lehnsmänner und das aragonische Volk, angeführt von seiner Geistlichkeit, widersetzten sich energisch, und die Ordensbrüder verzichteten, weil diese Erbschaft ihre Möglichkeiten überstiegen hätte. Damit genug der offiziellen und inoffiziellen Einnahmequellen des Ordens? Mitnichten. Denn die wichtigste war zweifellos die Befreiung von allen kirchlichen Steuern und Abgaben. Das ergab unter dem Strich eine dicke Summe. Denn diese Steuerbefreiung galt auch für die Viehherden des Ordens und für die Einkünfte aus seinen Gütern. Doch die Macht der Templer stand auf tönernen Füßen. Und sie hatten einen mächtigen Gegner, Sultan Saladin. Nach der Schlacht von Hattin war nichts mehr so wie zuvor. Die Schlacht von Hattin. Wie es zu der Schlacht von Hattin kam und wie sie endete, war typisch für die Stärken, aber auch für die Schwächen des Templerordens. Der Anlass war wieder einmal Überheblichkeit und Gier. Raymond de Châtillon, ein übler französischer Templer, Raufbold und Prahlhannes, hatte Anfang des Jahres 1187 aus purer Gewinnsucht die Waffenruhe zwischen den Christen und Muslimen gebrochen, eine reich beladene Karawane überfallen und deren Begleiter getötet und gefangen. Der muslimische Herrscher von Ägypten und Syrien, der legendäre Sultan Saladin, mobilisierte daraufhin ein gewaltiges Heer vor den Golanhöhen. Die Truppenansammlung blieb Guido, dem König von Jerusalem, nicht verborgen. Aber er reagierte so halbherzig, wie man es von ihm gewohnt war. Er forderte den Raubritter in Templeruniform auf, seine Beute zurückzugeben. Doch der lehnte brüsk ab. Und der Großmeister rechtfertigte diese Ablehnung auch noch, weil nur der Papst allein das Recht habe, einen Templer zur Verantwortung zu ziehen. Im christlichen Lager hielten sich die Meinungen der Falken und der Tauben die Waage. Die Tauben rieten dem König zu einem defensiven Vorgehen mit permanenten Störmanövern. Die Falken verlangten den sofortigen Angriff. Ihr Wortführer waren der Großmeister des Tempels Und wen wundert's? Raymond de Châtillon, der die Misere durch seinen Überfall erst ausgelöst hatte. Zunächst schwankte der König. Doch dann befahl er, die Truppen gegen Saladin in Marsch zu setzen. 25 Kilometer musste das Christenheer zurücklegen, bis es zur ersten Feindberührung kam. Da war die Schlacht eigentlich schon verloren. Von Hitze und Durst fast gelähmt, auf schmalen Eselspfaden schleppten sich die Männer mit ihren Waffen und Pferden dahin. Die ununterbrochenen Angriffe von Saladins Truppen taten ein Übriges, um die Männer zu zermürben. In dieser Situation geschah es zum ersten und einzigen Mal, dass eine Formation des Templerordens sich weigerte, einen Befehl des Königs von Jerusalem auszuführen. Guido hatte befohlen, den Vormarsch zum See Genezareth zu stoppen und eine Rast einzulegen. Die Templer waren jedoch nicht bereit zu warten. Ungeordnet versuchten einige von ihnen den Durchbruch zum lockenden Wasser. Sie liefen in muslimische Lanzen und Säbel. Die Verzweiflung der Männer war sehr groß. Der Tod im Kampf war ihnen lieber als das Verdursten. Die völlige Vernichtung des Heeres war nur noch eine Frage von Stunden. Denn zu Hitze und Durst kamen auch noch Qualm und Feuer, weil Saladins Krieger das trockene Buschwerk angezündet hatten und beißender Qualm ihnen jede Sicht und jede Möglichkeit zum Atmen nahm. Die Verluste des christlichen Heeres waren katastrophal. König Guido zog sich mit dem Rest der christlichen Truppen, darunter auch Templer, auf einen der beiden Hügel von Hattin zurück. Nach mehreren Angriffswellen der Muslime fiel schließlich das Zelt des Königs, in dem sich das Heilige Kreuz, die höchste christliche Reliquie, befand, in Feindeshand. Keiner der Überlebenden hatte noch die Kraft, sein Schwert den Siegern auszuhändigen. Unter den Gefangenen befand sich auch Raymond de Châtillon. Als er Saladin vorgeführt wurde, ließ sich der Sultan ein Schwert bringen und schlug ihm mit eigener Hand den Kopf ab. Die Bestandsaufnahme nach der Schlacht von Hattin war für die Christen niederschmetternd. Der Bischof von Akkon war gefallen, das Heilige Kreuz verloren. 15.000 Männer sollen Saladin in die Hände gefallen sein. 230 Templer ließ Saladin unverzüglich hinrichten. Denn sein Hass auf die Mönchsritter kannte keine Grenzen. »Ich will die Erde von diesem schändlichen Orden reinigen«, diktierte der Sultan seinem Schreiber, »dessen Handeln ohne Nutzen ist und der niemals seine Feindschaft aufgeben und keinen Dienst als Sklaven leisten wird.« In der Tat waren die Templer als Gefangene wertlos. Der Orden zahlte niemals Lösegeld. Als der siebte Großmeister, Andor de Saint-Amand, in Gefangenschaft geriet, zog er es vor, lieber zu verhungern, als von seinen Brüdern freigekauft zu werden. Und als Sklaven waren die stolzen Templer überhaupt nicht zu gebrauchen. Abschied vom Morgenland. Zwei Städte in Outremer waren besonders wichtig. Jerusalem, für alle, die des Glaubens wegen kamen, Akkon für Geschäftsleute und Geschäftemacher. Akkon war das wirtschaftliche Herz des Königreichs Jerusalem. Nach der Niederlage von Hattin war Jerusalem bald genommen und Akkon ohne einen Schwertstreich an die Muslime gefallen. Saladin konnte seine Truppen mit den Schätzen bezahlen, die sie in der Stadt erbeuteten. Bald setzten die Kreuzfahrer jedoch ihre ganze Kraft daran, wenigstens den strategisch wichtigen Hafen zurückzuerobern. Der gesamte dritte Kreuzzug wurde hauptsächlich um Akkon geführt. Vor den Mauern der Stadt verbluteten zwischen 1189 und 1191 mehr Mitglieder des europäischen Hochadels als bei irgendeiner anderen bewaffneten Auseinandersetzung im Heiligen Land. Erst im Sommer 1191 gelang es, die Stadt wieder einzunehmen. Als Sultan Baybars und seine Nachfolger im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts eine Stadt und eine Kreuzritterburg nach der anderen im Heiligen Land eroberten, blieb als zentraler Stützpunkt der Christen nur noch Akkon. Sultan Khalil zog mit einem gewaltigen Heer vor die Tore der Stadt und begann mit der Belagerung. Ein letztes Mal kam das Templermotto »Die Ersten beim Angriff, die Letzten beim Rückzug« zum Tragen. Am 18. Mai 1291 brachen die Moslems wie eine Flut durch die Stadtmauer. 10 Tage lang wurde in den Straßen gekämpft. Schließlich hielten die Christen nur noch ein Gebäude, das Stadtschloss der Templer. Die Angreifer unterminierten es, bis es krachend über den Verteidigern zusammenstürzte. Mit diesem lauten Knall starb der Kreuzfahrerstaat. Den Rest Palästinas gaben die Christen nach dem Fall Akkons kampflos auf. Am 3. August 1291 verließen die Templer ihr Schloss Tortosa durch eine Nebenpforte, die direkt zum Meer führte. Und am 14. August räumten sie ihre letzte und imposanteste Feste, die Pilgerburg. Das christliche Palästina existierte nicht mehr. Die Mamelucken sorgten dafür, dass sich dies auch nicht mehr änderte. Sie zerstörten die gesamte Infrastruktur der Küste. Eine Rückkehr in das Heilige Land war für die Europäer unmöglich geworden. Das letzte Aufbäumen. Die Lage des Ordens nach dem Verlust des Heiligen Landes 1291 schien hoffnungslos. Europa hatte den Kampf um Jerusalem aufgegeben. Dementsprechend versiegten die Schenkungen an die armen Brüder, die all ihre Besitzungen in Palästina verloren hatten. Geschwächt und demoralisiert schlüpften sie auf Zypern unter. Um zu retten, was noch zu retten war, mussten sie sich zwischen drei Möglichkeiten entscheiden. Sie konnten versuchen, das Heilige Land zurückzuerobern, sich einen eigenen Staat zu schaffen oder sich im Abendland zu etablieren. Zunächst entschlossen sich die Brüder, von allen Katastrophen unbeirrt, den Kampf gegen die Moslems fortzusetzen. Nachdem der greise Großmeister Wilhelm von Beaujeu beim Fall Akkons 1291 gestorben war, führte Wilhelms Nachfolger Theobald Godin die letzten überlebenden Templer nach Zypern. Erst zwei Jahre darauf trat der Orden nach außen wieder in Erscheinung. Jacques von Molay wurde zum neuen und, wie sich herausstellen sollte, letzten Großmeister gewählt. Sogleich kündigte er durchgreifende Reformen an. Er wollte all das ausrotten, was dem Orden in der Zukunft schaden konnte. Zu diesem Zeitpunkt wäre der Tempel vermutlich noch zu retten gewesen. Durch einen Meister, der es verstanden hätte, den Brüdern eine neue Aufgabe, eine neue Vision zu vermitteln. Dazu hätte es aber einen weitblickenden Anführer mit neuen Ideen gebraucht. Jacques von Molay war dieser Visionär nicht. Der nur wenig gebildete Großmeister war nicht fähig, seinen Orden den veränderten Umständen anzupassen. Vom neuen Templer-Hauptquartier in Zypern reiste Jacques nach Europa, um dort die Christenheit noch einmal für einen Kreuzzug zu mobilisieren. Doch blieb die Resonanz gering. Die Zeit der großen Kreuzzüge war endgültig vorbei. Der Westen hatte das Heilige Land aufgegeben. So dauerte es 9 Jahre, bevor die Templer überhaupt wieder genug Kräfte gesammelt hatten, um sich an größeren militärischen Aktionen zu beteiligen. Zusammen mit den Johannitern und einem zypriotischen Kontingent griffen sie gleich mehrere Orte von der See her an: Alexandria, das Nildelta und die syrische Küste bei Tortosa. Ein strategisches Konzept war hinter all diesen Aktionen nicht erkennbar. Es handelte sich im Grunde nur um Raubzüge, die noch dazu ohne Ausnahme scheiterten. Den Templern gelang es lediglich, die kleine vor Tortosa gelegene Insel Ruat zu erobern. In der Folge verstärkten sie die auf der Insel gelegene Festung mit riesigem Aufwand, denn von hier aus plante Molay in Zukunft seine Angriffe auf die Küste zu starten. Doch die Insel eignete sich im Grunde überhaupt nicht als Garnisonsstützpunkt, weil sie keine eigenen Wasservorräte hatte und daher stets von außen versorgt werden musste. Als die Mamelucken 1302 auf Ruat landeten, mussten sich trotz der dicken Mauern schon bald 120 Ritter, 500 Bogenschützen und 400 dienende Brüder den Moslems ergeben. Überdeutlich wurde sichtbar, dass die Orden zum Treibgut der Geschichte geworden waren. Sie konnten nichts mehr bewegen und stellten keine Macht mehr dar. Aber da war noch der legendäre Reichtum der Templer. Und der weckte Begehrlichkeiten an höchster Stelle. Die Treibjagd gegen die beiden großen Orden begann am 6. Juni 1306. In gleichlautenden Schreiben beorderte Papst Clemens V. die beiden Großmeister der Johanniter und der Templer zur Besprechung eines neuen Kreuzzuges nach Paris. Der Ton dieses Schreibens duldete keinen Widerspruch. Wir befehlen euch, uns sofort aufzusuchen. Ausdrücklich fordert der Papst in diesem Schreiben die beiden Großmeister auf, nicht durch Auswahl eines zahlreichen Gefolges die Orden im Orient zu schwächen, aber zugleich dafür Sorge zu tragen, dass sie von einigen der erfahrensten und verständigsten Ordensbrüder, deren Stimme bei der Beratung von Gewicht sein könne, begleitet würden. Der Großmeister der Johanniter lehnte die Einladung ab, weil er bei den Vorbereitungen der Eroberung der Insel Rhodos durch seinen Orden unabkömmlich sei. Eine riskante Weigerung, weil der Papst in seinem Schreiben ausdrücklich erwähnt hatte, dass die Abwesenheit der beiden Großmeister und ihrer Begleiter nur von kurzer Dauer sein werde. Zumindest hat der Johanniter-Großmeister durch sein Fernbleiben seinem Orden ein ähnliches Schicksal wie das der Templer erspart. Molin aber folgte der Einladung ohne zu zögern. Anders jedoch als vom Papst gewünscht, nicht mit kleinem Gefolge, sondern mit bombastischem Aufwand. 60 Hochgradritter gingen Anfang 1307 in Marseille an Land. Begleitet wurden sie von einem Tross mit 12 Pferden, die nicht nur Kleidung und Waffen der armen Ritter vom Tempel transportierten, sondern auch den Templerschatz. Der Einzug dieser Eskorte in Paris glich einem Triumphzug und nicht der Rückkehr Geschlagener aus dem verlorenen Heiligen Land. Molin machte seinen Antrittsbesuch bei König Philipp und bezog mit seinen Begleitern Quartier in der Pariser Komturei des Ordens, die exterritorial war. Warum aber Molin auch den Templerschatz dort deponiert haben soll, bleibt ein Rätsel. Die Verlagerung der Schätze von der relativ sicheren Insel Zypern nach Paris bot über Jahrhunderte Gelegenheit für Spekulationen. Dutzende von Erklärungen wurden angeboten, keine überzeugte wirklich. Angeblich sollte der Schatz, 150.000 Goldmünzen, zur Finanzierung eines neuen Kreuzzuges dienen. Doch für den gab es noch keine konkreten Pläne. Diese zur Schaustellung des Reichtums der Ordensbrüder musste Philipp der Schöne als Herausforderung und Demonstration der Macht auffassen. Ungeschickter hätte der Großmeister nicht handeln können. Denn es waren keine guten Zeiten für die Ritterorden. Spätestens seit dem Jahr 1305 kursierten merkwürdige Gerüchte über die Templer, in denen ihnen nicht die üblichen Dinge wie Neid, Habsucht und Geiz vorgeworfen wurden, sondern Ketzerei, Sodomie, gemeint war Homosexualität, sowie Götzenkult. Auch ein Kronzeuge fand sich schnell. Escure von Florent, ein aus dem Orden ausgeschlossener Ritter. Zunächst versuchte Escure sein Wissen an den aragonesischen Monarchen Jakob II. Zu verkaufen, stieß dort aber auf taube Ohren. Jakob zeigte keine Lust, sich mit dem Ritterorden anzulegen, der ihm beim Kampf gegen die Mauren so bemerkenswerte Dienste geleistet hatte und dies auch weiterhin tun sollte. Daraufhin wandte sich der ehemalige Templer gegen Ende des Jahres 1306 an den französischen Königshof. Er wüsste von unerhörten Gräueln zu erzählen. Dort hörten einige Herren dieser zwielichtigen Gestalt höchst aufmerksam zu. Wilhelm von Nogaret und Wilhelm von Plaisian, zwei Berater des Königs, nahmen die Anschuldigungen für bare Münze und ordneten verdeckte Ermittlungen an. Sie ließen Spione in den Orden einschleusen. Unzweifelhaft taten sie dies auf ausdrücklichen Befehl Philipps, dem der Verdacht gegen die Templer sehr gelegen kam. Befand sich doch der französische König ständig in Geldnöten, und der Schatz der Templer war damals schon legendär. Der Prozess. Im Morgengrauen des 13. Oktober 1307 verhafteten die Kräfte der königlichen Polizei alle Templer Frankreichs unter der Anschuldigung der Ketzerei. Die Überraschung war gelungen. Verblüfft und ohne Gegenwehr ließen sich die Brüder abführen. Eine der größten Polizeiaktionen der Geschichte endete mit einem totalen Triumph für den französischen König. Aus den mehr als 1000 über das gesamte Land verstreuten Komtureien, in denen gleichzeitig Razzien stattfanden, wurden 546 Templer abgeführt. Offiziell entkamen gerade einmal 12 Brüder, unter ihnen ein einziger Würdenträger, der Präzeptor von Frankreich, Gerhard von Villiers. Die Führer des Ordens, die traditionell über beste Informationen verfügten, waren diesmal genauso ahnungslos wie das restliche Templervolk gewesen. Jacques von Molay besuchte sogar noch am Vorabend der Verhaftung gemeinsam mit König Philipp eine Messe. Papst Clemens V., das offizielle Oberhaupt der Templer, soll von der Verhaftungswelle zufällig erfahren haben. Er diktierte sofort einen energischen Brief an den König, der erhalten geblieben ist. Ihr habt, geliebter Sohn, wir sagen es mit Schmerzen, während unserer Abwesenheit die Hand auf Personen und Güter der Templer gelegt. Ihr seid so weit gegangen, sie ins Gefängnis zu werfen. Und ihr habt, was unseren Schmerz noch erhöht, sie noch nicht freigelassen. Wir hatten euch durch unser Schreiben mitgeteilt, dass wir selbst diese Angelegenheit in die Hand genommen haben und selber die Wahrheit erkunden wollen. Trotzdem habt ihr dieses Attentat gegen die Personen und Güter von Männern begangen, die uns selbst unterstellt sind. In diesem überstürzten Vorgehen kann jedermann ein verwerfliches Verachten von uns und von der Kirche erkennen. Wir können nicht daran zweifeln, dass ihr besser heute als morgen Güter und Personen der Templer unseren Gesandten übergeben werdet. Nie zuvor und auch nie wieder später hat Clemens V., der sein Pontifikat vor allem dem französischen König verdankte, solche Töne Philipp gegenüber angeschlagen. Doch der Herrscher blieb ungerührt. 2 Monate ließ er die Legaten des Papstes in Paris auf eine Antwort warten. Wertvolle Zeit, die er nutzte, um von den gefangenen Templern durch Folter die gewünschten Geständnisse zu erhalten. Damit besaß er die Handhabe, die Templer auch weiter in Haft zu halten. Dann erst schlug Philipp dem Papst großmütig eine Zusammenkunft vor, um über das weitere Vorgehen gegen die Templer zu beraten. Weil ein solches Zusammentreffen natürlich sorgfältig vorbereitet werden musste, gingen nochmals mehrere Monate ins Land, in denen Philipp vollendete Tatsachen schaffen konnte. Währenddessen verfügte Clemens am 22. November 1307 selbst die Verhaftung aller Templer in der ganzen Christenheit. Damit hoffte er, das Verfahren gegen die Ordensritter wieder unter seine Kontrolle zu bekommen. Im Februar 1308 setzte Clemens den französischen Großinquisitor Wilhelm Ambert ab und übertrug die Untersuchung regionalen Kommissionen unter Leitung der Ortsbischöfe. Die Tempelbrüder schöpften neue Hoffnung. Viele, darunter auch Mollet, widerriefen ihre Geständnisse in der Hoffnung, dass der Papst sie jetzt schützen werde. Philipp jedoch überschwemmte das von ihm beherrschte Land mit Flugblättern, in denen das Ansehen des Papstes demontiert wurde. In ihnen hieß es: Der Papst nehme sich in Acht. Er ist korrupt. Er ist käuflich und schachert mit der Gerechtigkeit. Kein Zweifel, er hält seine Hand nur für Geld über die Templer, die schuldig sind und gestanden haben, und arbeitet so gegen den katholischen Eifer des Königs von Frankreich. Warum macht der Papst nur Versprechungen, statt sie wirklich zu bestrafen? Auf anderen Flugblättern wurden im Namen des Königs die angeblichen Vergehen der Templer gegeißelt. Sie hätten ihre Wolfsnatur unter dem Schafspelz verborgen, hieß es. Sie würden Christus verleugnen, auf das Kreuz spucken, sich bei der Aufnahme in den Orden obszönen Gesten hingeben. Im Mai 1308 traf Philipp in Poitiers ein. Sein Einzug in der damaligen Papstresidenz glich einem Triumphzug. Die Bogenschützen, seine Paradetruppen, sorgten für Aufsehen und Furcht. Dazu wirkten die vielen Pferdewagen und das prächtig gekleidete Gefolge wie eine einzige Machtdemonstration. Er selbst hielt sich vornehm zurück und ließ seinen Minister Plaisian Stellung nehmen. Satz für Satz enthielten seine Anschuldigungen Ohrfeigen, wie sie noch niemand gewagt hatte, einem Papst zu verabreichen. Clemens schluckte die Demütigung und erreichte einen Kompromiss, der auf den ersten Blick sogar wie ein Erfolg aussah. Die Untersuchung gegen die Templer sollte unter päpstlicher Regie fortgesetzt werden. Und Philipp verzichtete auf seine Forderung nach einer sofortigen Aufhebung des Templerordens. Und der König versprach, das Vermögen des Ordens zugunsten eines späteren Kreuzzuges treulich zu verwalten. Die gefangenen Templer übergab Philipp der Gerichtsbarkeit der Kirche. Allerdings könne von einer Freilassung bei so viel Geständnissen nicht die Rede sein. Wahrscheinlich glaubte auch der Papst, das Bestmögliche für den Orden erreicht zu haben. Da der König nach Paris zurückgekehrt war, gab es eigentlich keinen Hinderungsgrund, die Vernehmung der Ordenselite durch den Papst durchzuführen. Doch es kam anders. Die Untersuchungen gegen den Orden schleppten sich hin. Im Grunde steuerte Philipp alle Vorgänge. Trotz der kirchlichen Untersuchungsausschüsse. Denn dort saßen nur strikte Anhänger des Königs. Clemens konnte nichts mehr für die Templer tun. Die unter der Folter erlangten Geständnisse bestätigten alle Punkte der Anklage. Das Verfahren wurde aufgespalten. In einem ersten Prozess sollte die Schuld der einzelnen Mitglieder des Ordens ermittelt werden. Ein zweites Verfahren vor einer Achterkommission richtete sich nicht gegen die Brüder, sondern gegen den Tempel als Organisation. Diese Anhörung schien zunächst günstig für den Orden zu laufen. Bis April 1310 meldeten sich 600 gefangene Templer, die zur Verteidigung ihrer Bruderschaft aussagen wollten. Sie ernannten 4 rechtskundige Brüder, die für die Gesamtheit der Ritter sprechen sollten. Doch so kurz vor seinem Ziel ließ sich Philipp nicht mehr stoppen. Im Mai 1310 sorgte er dafür, dass 54 Gefangene, die in ihren ersten Vernehmungen gestanden, dann aber vor der Achterkommission widerrufen hatten, als rückfällige Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Die Botschaft war klar: Jeder, der zugunsten des Tempels aussagt, stirbt den Feuertod. Auch das Verschwinden der beiden wichtigsten Verteidiger der Templer trug Philipps Handschrift. Damit endete der Widerstand der Brüder. Am Schluss des Prozesses sagten die Angeklagten willig alles, was von ihnen verlangt wurde. Etwa ein Jahr später, am 26. Mai 1311, erklärte der Papst die Ermittlungen für abgeschlossen. Am 16. Oktober trat das Konzil von Vienne zusammen, um über das Schicksal des Ordens zu beschließen. Wieder zögerten die Kirchenfürsten, den Stab über die Templer zu brechen. Und wieder setzte Philipp den Papst so stark unter Druck, dass der Pontifex nachgeben musste. Der König verkündete, er werde mit seinem Heer nach Vienne ziehen. Clemens verstand die Drohung und handelte. Schon 2 Tage später beschloss er, mit Trauer im Herzen, aber über die Köpfe des Konzils hinweg, die Auflösung des Ordens der armen Brüder Christi. Noch bis zum 6. Mai 1312 berieten die versammelten Kirchenmänner über praktische Fragen bei der Liquidation des Ordens, insbesondere über die Verteilung der Güter. So ging sämtlicher Besitz des Tempels außerhalb der Iberischen Halbinsel an den Johanniterorden. Für Spanien und Portugal fand die Kirche erst im Jahr 1317 eine Lösung. In Portugal trat der neu gegründete Christusorden das Erbe der armen Brüder an. In Spanien wurden die Besitztümer von Templern und Johannitern vereinigt, teilweise unter dem Dach des Hospitals, teilweise in der Form des neu gegründeten Ritterordens von Montessar. Der Schock über das Verbot des Eliteordens war im ganzen christlichen Europa zu verspüren. 2 Jahrhunderte lang war der Templerorden verehrt und gefürchtet gewesen. Und nun hatte man ihn in bürokratischer Weise aufgelöst. Niemand wollte das glauben. Aber keiner war weit und breit zu sehen, der das Erbe dieses Ordens hätte antreten können. Männer, die die Geschicke Europas in den letzten Jahrhunderten mitbestimmt hatten, waren zu einem Aktenzeichen der vatikanischen Registratur geworden. Papst und König hatten erreicht, was sie sich vorgenommen hatten. Der mächtigste Orden der Christenheit war auf dem Verwaltungsweg ausgeschaltet. Ein unwürdiger Abgang für alle, die an diesem Prozess voller Winkelzüge und Lügen mitgewirkt hatten. Der letzte Akt. Der Schlussakt des Prozesses sollte Übereinstimmung und Geschlossenheit demonstrieren. Er fand am 18. März 1314, also fast 2 Jahre nachdem der Orden durch päpstliche Verfügung aufgelöst worden war, auf dem Vorplatz von Notre-Dame statt. Dort sollte in einer öffentlichen Gerichtssitzung noch einmal die Schuld des Templerordens lauthals verkündet werden. Eine Tribüne für die Kardinäle und Prälaten sowie für weltliche und geistliche Würdenträger war aufgebaut worden, die schaulustige Menge von Soldaten hinter Barrieren gedrängt. Den 4 in Frankreich inhaftierten Würdenträgern des Ordens, Jacques de Molay, Geoffrey de Charny, Geoffrey de Gonville und Hugues de Perrault, wurden ihre Geständnisse vorgelesen, wie es das Inquisitionsrecht verlangte. Das Urteil für alle lautete auf lebenslängliche Haft. Bis dahin verlief alles nach Plan. Ruhiger noch, als es die vom Papst nach Paris gesandten Kardinäle selbst erwartet hatten. Allen Angeklagten war klar, dass ein Widerruf ihrer Geständnisse gleichbedeutend mit dem Flammentod war. Aber dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte. Ausgerechnet Jacques de Molay, der Großmeister, der während des gesamten Prozesses eine klägliche Figur abgegeben hatte, widerrief. Seine Worte sind von drei Chronisten aufgezeichnet worden und verdienen es, zitiert zu werden. Auf der Schwelle des Todes, wo auch die leiseste Lüge schwer wiegt, gestehe ich im Angesicht des Himmels und der Erde, dass ich große Sünde gegen mich und die Meinigen begangen und mich des bitteren Todes schuldig gemacht habe, weil ich, um mein Leben zu retten und den Martern zu entgehen, vor allem durch Schmeichworte des Königs und des Papstes verlockt, gegen meinen Orden und mich erhoben habe. Jetzt aber, wiewohl ich weiß, welches Los meiner harrt, will ich keine Lüge zu den Alten häufen, und indem ich erkläre, dass der Orden stets rechtgläubig und rein von Schandtaten war, verzichte ich freudig auf mein Leben. Perrault und Gonneville schwiegen, aber Charny, der Großpräzeptor der Normandie, schloss sich Molays Worten an und erklärte alle gegen den Orden vorgebrachten Anschuldigungen für falsch, wie auch die durch die Folter erpressten Geständnisse. Da war er nun, der Eklat, auf den die Tempeltreuen gehofft hatten. Ausgelöst von einem, von dem man es nie erwartet hätte, dem Großmeister Jacques de Molay. Die Kardinäle und Richter reagierten sofort. Sie ließen die beiden Todeskandidaten in ihre Zellen abführen. Am nächsten Tag sollte das weitere Vorgehen besprochen werden. Doch dazu kam es gar nicht mehr. Als Philipp vom Widerruf erfuhr, reagierte er mit bekannter Entschlossenheit. Ohne kirchliche Stelle, ohne Juristen oder den Papst zu konsultieren, verurteilte er die beiden sofort als Rückfalltäter zum Tode auf dem Scheiterhaufen. Noch am selben Abend wurden die beiden Gefangenen auf eine kleine Seine-Insel auf der Rückseite von Notre-Dame gebracht, wo sie auf zwei Scheiterhaufen geführt wurden. Dort legte der Großmeister ohne zu zögern seine Kleider ab und ein Büßergewand an. Als der Henker ihm die Hände mit einem Strick zusammenbinden wollte, bat er ihn, das zu unterlassen, damit er sie falten und Gott sein Gebet darbringen könne. Still wandte sich Molay zu den Türmen von Notre-Dame, um in seiner Todesstunde auf die Kirche der Mutter Gottes blicken zu können. Und dann soll Molay einen Fluch gegen seine beiden ärgsten Widersacher ausgestoßen haben. Als die Flammen bereits um seinen Körper züngelten, soll er die Worte ausgerufen haben: »Clemens, ungerechter und grausamer Richter, ich lade dich binnen 40 Tagen vor den Richterstuhl des Allerhöchsten. Euch aber, Philipp, erwarte ich vor diesem Richter in einem Jahr.« Der König soll diese Szene aus einem Fenster seines Palastes beobachtet haben. Und es kam, wie es der letzte Großmeister vorausgesagt hatte. Papst Clemens V. starb am 20. April 1314, 4 Wochen nach der Hinrichtung des Templers, wahrscheinlich an Darmkrebs. Sein Tod bot eine Parallele zu Molays Feuertod. Die Kirche, in welcher der Leichnam des Papstes aufgebahrt war, wurde durch ein Feuer zerstört. Dabei verbrannte auch der untere Teil der päpstlichen Leiche. Ende des Jahres 1314, am 29. November, wurde Philipp der Schöne bei Fontainebleau auf einer Wildschweinjagd von einem Pferd geworfen, blieb im Steigbügel hängen und das Wildschwein fiel ihn an. Er starb nach wochenlangem Todeskampf. Mag der Fluch des Großmeisters auch Legende sein, die Fakten jedenfalls stimmen. Mit seinem Tod setzte Jacques de Molay ein Zeichen für die Nachwelt. Ein Fanal, das seine düstere Anziehungskraft bis heute nicht verloren hat. Die offizielle Struktur des Templerordens ging unter, aber gleichzeitig gab der letzte Großmeister durch das Brandopfer seiner selbst allen kund, dass der Tempel etwas besaß, für das es sich zu sterben lohnte. Jacques de Molay war im Glauben der römischen Kirche groß geworden. Er kannte die heiligen Legenden. Und er war sich darüber im Klaren, dass er zum Märtyrer werden würde, früher oder später. Legenden um die Templer. Indes wollten die Gerüchte über ein Weiterbestehen der Templer die nächsten Jahrhunderte über nicht verstummen. Am wahrscheinlichsten schien die These, dass sich einige Ordensbrüder mit der Flotte und einem gewaltigen Schatz nach Schottland geflüchtet haben. 1312, als Jacques de Molay noch lebte, soll ein gewisser Peter von Aumont zum Großmeister gewählt worden sein. Angeblich aus Tarnungsgründen sollen die Brüder beschlossen haben, die Sitten und Gebräuche der Freimaurer anzunehmen. Obwohl im Grunde niemand diese Geschichte für wahr hält, hat sich die Idee vom Überleben des Ordens in Schottland in vielen Köpfen festgesetzt. Und es gibt sogar Indizien dafür. Die gesamte führende Klasse Schottlands habe, so die These, die Templer heimlich unterstützt. Geheime Absprachen hätten dafür gesorgt, dass die Ordensbesitzungen in Schottland nicht angetastet und eine Zeit lang von verweltlichten Templern verwaltet wurden. Später leiteten dann angeblich inoffizielle Vertreter des Ordens diese Güter treuhänderisch weiter, so als sollten sie den ursprünglichen Besitzern irgendwann zurückgegeben werden. Diese Treuhänder stammten aus einigen wenigen schottischen Großfamilien, die auch das kulturelle Erbe der Templer bewahrten und später sogar eine militärische Nachfolgeorganisation gründeten, die Schottische Garde. Forscher wollen Templerfriedhöfe in Schottland entdeckt haben, die angeblich eine Verbindung zwischen dem Tempel und der Freimaurerei belegen. Zweimal scheinen die im Untergrund verschwundenen Ritter jedoch wieder aufgetaucht zu sein. Das erste Mal bei der Schlacht von Bannockburn im Jahre 1314. 3 Monate nach dem Feuertod von Jacques de Molay fand ein Gefecht zwischen Robert Bruce, dem selbsternannten König von Schottland, und Edward II., dem englischen Herrscher, statt. Den 6.000 Schotten, die für ihre Unabhängigkeit stritten, standen 20.000 Engländer gegenüber. Die Sache schien aussichtslos. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht soll quasi aus dem Nichts eine bisher zurückgehaltene Reserve der Schotten aufgetaucht sein. Schwer bewaffnete Ritter seien plötzlich auf die Engländer eingestürmt, hätten die Bogenschützen attackiert und König Edward und 500 Ritter in eine wilde Flucht getrieben. So mancher der entsetzten Engländer will bei den fremden Rittern das Banner des Ordens erkannt haben. Nach dem historischen Sieg für die Freiheit Schottlands verschwand die Geisterkavallerie spurlos. Erst über 300 Jahre später tauchte ein Beweis dafür auf, dass sie die ganze Zeit über weiter existiert haben muss. Am 27. Juli 1689 fand erneut eine Schlacht statt, bei der Iren und Schotten gegen das neue Herrschergeschlecht in Großbritannien, die Oranier, die Waffen erhoben. Der Anführer der Rebellen gegen England ließ im Kampf sein Leben. Als er entkleidet wurde, entdeckte man an seinem Körper ein Templerkreuz. Noch heute beschäftigen die verschwundenen Reichtümer des Tempels die Fantasie vieler. Die Unsicherheit darüber, worin der Schatz besteht, ob er überhaupt existiert und wo er verborgen liegen könnte, scheint den Reiz nur zu verstärken. Mit Wünschelruten, Pendeln und genauester Analyse der alten Dokumente haben zahllose Schatzsucher in den vergangenen Jahrhunderten ihr Glück versucht. In den Geheimarchiven des Vatikan gäbe es die Aussage des Templers Johann von Chalon, der dem Papst verraten habe, was er den Schergen Philipps verschwieg. Er soll zu Protokoll gegeben haben, dass er mit eigenen Augen sah, wie am 12. Oktober 1307 drei Wagen unter der Führung von Gerhard von Villiers und Hugo von Chalon den Pariser Tempel verlassen hätten, auf denen der gesamte Schatz des Generalvisitators verborgen gewesen sei. Diese Karren wären in Richtung Meer gefahren, wo ihr Inhalt auf 18 Schiffen verladen das Land verlassen sollte. Der Schatz verließ also den Tempel. Doch wo landete er schließlich? Der Schriftsteller Gérard de Sède behauptet in seinem Buch »Die Templer sind unter uns«, dass die Aussage von den drei Karren ein geheimer Hinweis sei, wo die letzten Templer ihren Schatz versteckt hätten. In Gisors, die de Sède die »Burg der drei Wagen« nennt. Spät in der Nacht des 12. Oktober 1307, so de Sède, erkannten die Templer, denen der Schatz anvertraut war, dass es angesichts der Polizeikontrollen zu riskant wäre, bis zur Küste weiterzureisen. Stattdessen versteckten sie das Gold in einer ihrer Burgen auf der Strecke, in Gisors. Damit aber das Wissen über den Verbleib des Schatzes nicht verloren ginge, verschlüsselten die Ritter den Namen des Ortes. Selbst wenn ein Bruder unter der Folter ausplauderte, dass das Gold in 3 Wagen wäre, konnte niemand etwas mit dieser Information anfangen. Außer es handelte sich um einen Eingeweihten. Nun könnte man das alles schlichtweg für an den Haaren herbeigezogen halten, wenn es da nicht die Geschichte von Roger Lemoine gäbe, der in Gisors tatsächlich einen Schatz gefunden haben will. Lomoire war besessen von der Idee, den Schatz der Templer zu finden. Er ließ sich als Führer und Gärtner für die Burg anstellen und begann 1944 mit ersten heimlichen Grabungen. 2 Jahre später entdeckte er tatsächlich etwas. In 16 Metern Tiefe, am Ende eines 13 Meter langen Querstollens, lag eine romanische Kapelle. 30 Meter lang, 9 Meter breit, 4,5 Meter hoch. Dort fand er 19 Steinsarkophage und 30 Truhen aus kostbarem Metall. 2,5 Meter lang, 1,80 Meter hoch und 1,60 Meter tief. Doch dann geschah etwas Merkwürdiges. Es fand sich niemand, der Lomoires Geschichte nachprüfen wollte. Keiner wagte es, sich durch die engen und hochgradig einsturzgefährdeten unterirdischen Gänge zu quetschen. Der Bürgermeister veranlasste sogar, dass ein Trupp deutscher Kriegsgefangener das Loch sofort zuschütte. So verschwand der angebliche Templerschatz wieder in der Erde, wo er zuvor schon 600 Jahre gelegen hatte. Aber Lomoire gab nicht auf. Sofort stellte er den Antrag, weitergraben zu dürfen. Unglaubliche 16 Jahre musste er warten, bis ihm endlich die Genehmigung erteilt wurde. Als er seine Arbeit wieder aufnehmen durfte, fand er die Kapelle zwar schnell wieder, doch sie war inzwischen leer. 1964, also 2 Jahre später, erklärte das französische Militär die Burg zum Sperrbezirk. Was die Armee dort suchte oder gar fand, weiß niemand. Die einschlägigen Dokumente sind aus den öffentlichen Bibliotheken und Archiven auf unerklärliche Weise verschwunden. Und in manchen Büchern fehlen genau die Seiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Eine mysteriöse Geschichte, die viele Fragen aufwirft. Schauplatz einer mindestens ebenso faszinierenden Schatzsuche wie in Gisors wurde auch Rennes-le-Château, ein verschlafenes Provinznest im tiefsten Süden Frankreichs. Alles hat 1885 begonnen, als ein gewisser Béranger de Sonnières das Amt des Dorfpfarrers in Rennes-le-Château antrat. Obwohl er nur über das sehr geringe Einkommen eines Landpfarrers verfügte und kein privates Vermögen besaß, warf er seit dem Jahr 1896 mit dem Geld nur so um sich. Allein für Briefmarken gab er mehr aus, als er offiziell im ganzen Jahr verdiente. Er ließ die Kirche renovieren, baute sich eine Villa und legte ein Vermögen in Porzellan, antiken Skulpturen und seltenen Büchern an. Augenscheinlich war er ganz plötzlich zu Reichtum gekommen. Aber wie? So unterschiedlich die Spekulationen auch ausfallen, praktisch in jeder Theorie tauchen die Templer auf, und zwar an zentraler Stelle. Das liegt daran, dass das unwegsame und abgelegene Bergland Rennes-le-Château ein Kerngebiet des Ordens war. Auf 52 Quadratkilometern lagen 6 Niederlassungen der armen Brüder, die wohl hauptsächlich dazu dienten, die Pilgerstraße nach Santiago de Compostela zu überwachen. Es wäre also möglich, dass die Templer 1307, als sie schon ahnten, dass die Verhaftungen unmittelbar bevorstanden, ihren Reichtum in der Region in Sicherheit brachten, wo sie am stärksten vertreten waren und wo sie am meisten Rückhalt in der Bevölkerung hatten. Denn im 12. und 13. Jahrhundert war das unwegsame Bergland um Rennes-le-Château eine Bastion der Katharer gewesen. Während der gnadenlosen Ausrottung der Katharer in den Kreuzzügen von Papst Innozenz III. Hatten viele der Verfolgten Asyl in den Templerburgen des Languedoc gefunden. Viele Katharer waren dem Orden sogar beigetreten. Standhaft nämlich widersetzten sich die Templer Frankreichs dem päpstlichen Befehl, gegen Christen das Schwert zu erheben. Während dieser Periode der Verfolgung wurden die Templer und die Bewohner der Gegend zu einer festen Gemeinschaft verschweißt. Die gesamte Region entwickelte sich zu einem einzigen Nest des Widerstands gegen den französischen König und die Amtskirche. Und tatsächlich konnten die Templer, die in dem Ordenshaus auf dem Bézu lebten, einem Berg ganz in der Nähe von Rennes-le-Château, 1307 ihren Häschern entkommen. Der Schatz. Woraus aber besteht nun der Schatz? Viele Legenden des Languedoc ranken sich um diese Frage. Eine Geschichte lautet zum Beispiel, dass in der Region tatsächlich der Tempelschatz ruht, der 70 nach Christus vom römischen Kaiser Titus aus Jerusalem entwendet wurde. Doch wie wäre der Schatz überhaupt in den Besitz des Ordens gekommen? Im Jahre 410 hatten die Westgoten ihn den Römern entrissen und an einem unbekannten Ort versteckt. Der merowingische König des Frankenreichs, Dagobert II., heiratete eine westgotische Prinzessin und erfuhr vielleicht von ihr das Versteck des Schatzes. Doch er konnte daraus keinen Profit schlagen, denn er wurde im Jahre 678 im Alter von 26 Jahren ermordet. Wie hängt das nun mit Béranger de Sonnières zusammen? Bei der Renovierung der Dorfkirche könnte der Pfarrer auf einige verschlüsselte Dokumente, die ihn auf das Geheimnis hinwiesen, gestoßen sein. Und welche Schätze er dort fand? Niemand weiß es. Rätsel über Rätsel, die einige Generationen beschäftigen werden. Wer entdeckte Nordamerika? Manche Templerforscher glauben, dass die Suche nach einem sicheren Zufluchtsort die Templer sogar bis nach Nordamerika brachten. Knapp 100 Jahre vor Kolumbus. Auf der Suche nach einem neuen Paradies sollen sie in Richtung Westen gesegelt sein. Die zentrale Figur hinter dieser Expedition soll Prinz Henry von St. Clair, Earl of Orkney, gewesen sein. Denn auch in Schottland fühlten sich die geflohenen Templer vor dem Zugriff des Papstes nicht sicher. Angeblich hätten die Entdecker sogar einige Kolonien gegründet, doch keine habe überlebt. Vielleicht, weil das Keuschheitsgelübde der Brüder die Möglichkeit ausschloss, mit einheimischen Frauen Kinder zu zeugen. Vielleicht auch, weil der Krieg zwischen England und Schottland die Brüder in Großbritannien zu stark einspannte, um eine neuerliche Expedition auszurüsten und die Kolonisten zu verstärken oder abzulösen. Der Heilige Gral. Etwa seit Mitte des 12. Jahrhunderts, also kurz nach der offiziellen Gründung des Templerordens, faszinierte eine Geschichte das gesamte Abendland. Die Gralslegende. Der Heilige Gral. Objekt von ungeheurer mystischer Bedeutung. Für manche Autoren war es der Kelch des letzten Abendmahls, für andere das Gefäß, in dem Josef von Arimathäa das Blut des Gekreuzigten aufgefangen hatte. Dem Gral wurde zugeschrieben, Gesundheit und ewiges Leben zu spenden. Seine Nähe bringe die Bäume zum Blühen und die Pflanzen zum Sprießen. Wer ihn besitze, dem schaffe er unermesslichen Reichtum. Doch der Gral ging verloren, und nur die tüchtigsten und gottesfürchtigsten Ritter können ihn wiederentdecken. Manche Forscher glauben, dass der sagenhafte Reichtum der Templer, ihre Geheimniskrämerei, damit zu tun habe, dass sie den Heiligen Gral entdeckt hätten. Spekulationen, Mutmaßungen, die noch heute von Mystikern gepflegt werden. Auch wenn Legenden um die Tempelritter nicht abreißen, immer wieder Autoren sensationelle Enthüllungen versprechen, in historischen Dimensionen betrachtet ist der Orden nicht mehr als eine unbedeutende Fußnote der mittelalterlichen Geschichte. Doch der hehre Anspruch der Ordensgründer, die Utopie vom heiligen Krieger, der ungleiche Kampf zwischen dem listenreichen König Philipp und dem schlichten Jacques von Molay, all dies sind Kapitel einer bewegenden, zutiefst menschlichen Tragödie. Je nach Geschmack kann man die armen Brüder als Ketzer, Gotteslästerer, Weltverschwörer, Hüter des Heiligen Grals, Alchemisten oder Wahrsager betrachten. Fast immer schwelgen diese Mythen im Extremen. Nie sind die Templer mittelmäßig, durchschnittlich oder gar langweilig, sondern immer unglaublich gut oder böse, heilig oder dämonisch. Dabei waren die Tempelritter weder Dämonen noch Heilige, sondern einfach Menschen ihrer Zeit. Sie haben Großes gewagt und sie haben verloren. Als menschliches Drama ist der Aufstieg und Fall des Ordens auch heute noch aktuell. Und die Spuren der Legionäre Gottes sind im Dunkel der Geschichte auch heute noch erkennbar.